After all these years, after all these years, after all this fight against the wheel, do you still see me clear? When logic is cold as steel, hard as a shell, can you still describe what you see? Das waren Edible Woman, einer Band, von der ich mich erinnere, dass sie aus Italien kommt, ohne das jetzt hier wirklich hundertprozentig genau zu wissen. Mit Nation veröffentlichen sie demnächst ihr neuestes Album, davon war der Track Will zu hören. Ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von dem Tokyo Police Club. Color Music sind dabei, dann Simon Fellis, Real Estate, außerdem tolles von Melodic. Und hier kommt ein Track von Timber Tormer von ihrem neuesten Album Hot Dreams. Track heißt Beat the Drum Slowly. Thank you. Echo Tower, Rainbow Fountain Shower, Crystal Column, Silver Tabloid Entry. The Celebrity Century. A faded train of the golden age. It flickered out into celluloid ashes. Phantasms, fantastic. Outran the avalanche. Outran the avalanche. Outran the avalanche. To the cameras rolling. We beat the drum. Musik mit ganz, ganz viel Gänsehautatmosphäre. Timber Tombre hörten wir mit ihrem Track, der da hieß Beat the Drum Slowly. Das neueste Album der Band aus Kanada heißt Hot Dreams, das fünfte Album insgesamt. Und Kopf dieser Band ist ein gewisser Taylor Kirk. Und wenn der singt, dann klingt es irgendwie so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Stuart Staples von den Tindersticks fällt mir da ein. Als wahrscheinlich derjenige, der am meisten dran ist vom Gesang her. Und das klingt wirklich ziemlich atemberaubend, was die neue Platte hier so hergibt. Eine Band wirklich, die mit jeder Platte eigentlich besser wird. Ich habe die anfangs gar nicht so richtig, sag ich mal, gut gefunden. Also schon irgendwie okay, aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich muss jede Platte im Schrank stehen haben und auf alle Konzerte dieser Band gehen. Aber inzwischen sind sie richtig, richtig gut geworden. Auch die vorherige Platte Creepin' On war auch nicht von schlechten Eltern. Jetzt, wie gesagt, mit Hot Dreams. Enormes Werk. Chapeau, muss ich sagen. Hut ab für diese großartige Scheibe hier. Auch davon nochmal ein Track. Und zwar der Titel Bring Me Simple Man von Timbertombre. Take a lesson here from Abel. Leave your swagger by the way. There's an element unstable that your confidence betrays. Every big shot is a hunter. Every hunter's got his prey. You can tell me I'm a good sport, but that doesn't make me game. Bring me simple man. Just a simple friend. Bring me simple man. Timbertombre waren das. Der Track vom neuesten Album Hot Dreams. Real Estate sind eine Band aus New Jersey. Der Name irgendwie schon ziemlich komisch, weil man den im Netz suchen möchte. Real Estate wird es wahrscheinlich relativ wenig Hits geben, die die richtigen sind, aber egal. Atlas heißt das neueste Werk der Boys aus New Jersey um Matt Mondenile, so heißt der Sänger im Kopf dieser Band. Hier ihr Track Head to Hear. run down the halls, we scurry like rats. We run in our shawls, in our sweatshirts and hats. There's a stranger in the classroom. Did Jesus leave us in the pale winter sun? Man, you should have seen us, see how we run. Our Lady of the Gun. They swore to us we had God on our team, and no one could mess with us crazy Marines. We zipped up our vests and we hit the ravines. Strangers in the Holy Land, did Jesus leave us to beat on our drum? They blew us to pieces in the low desert sun. Our Lady of the Gun. Our Lady of the Gun. The Gun. Das hat gerade eben Simon Fallis vor sich hin geträllert. Simon Fallis, unter anderem Mitbegründer der Fallis Brothers, wirklich drei Brüder, Ian, James und Simon, wie gesagt, die vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob sie immer noch aktiv sind, auch ganz gute Musik gemacht haben. Simon Fallis hat jetzt mit Strangers sein zweites Soloalbum veröffentlicht, von dem war der gerade eben gehörte Track zu hören. Der Tokyo Police Club als nächstes, kommt nicht aus Tokio, sondern aus Kanada und macht auch schon seit einiger Zeit Musik. Das neueste Album Force Field, da haben sie sich richtig viel Zeit für gelassen. Mit Mitte 2011 ging es los mit den Aufnahmen oder mit den ersten Tracks, die sie dann zusammengezimmert haben, und inzwischen sind 3 Jahre vergangen, einige Trends neu gekommen und schon wieder weg, und die Band hat sich gedacht, wir machen ganz untrendige Musik, und genauso hört sich die neue Platte auch an, ziemlich gut nämlich, ohne irgendwelchen Sachen hinterher zu laufen oder irgendwie überproduziert zu klingen. Hier kommt der Tokyo Police Club mit Hot Tonight. Another life, and I wonder what you're doing tonight. Tonight, das war der Tokyo Police Club. Die Songs klingen beim ersten Mal hören zugegebenermaßen schon etwas infantil, aber wenn ich mir das ganze Album so anhöre, von ersten bis zum letzten Song, eigentlich ziemlich gut gemacht das Ganze. Keine Hits dabei, aber hohe Qualität auf ganzer Ebene. Das hat man heutzutage eigentlich relativ selten. Meistens ein, zwei, maximal drei gute Tracks dabei. Hier ein ganzes Album von voll mit guten Songs, die man nach zwei, drei Getränken, alkoholhaltigen, wahrscheinlich Arm in Arm mit seinen besten Freunden auch nach der Party auf dem Heimweg noch mitsingen kann. Also schöne Platte hier von der Band aus Kanada, vom Tokyo Police Club, von dem Album Forcefield. Ein weiterer Track, und zwar Miserable. I wanna travel to the future again. I wanna travel to the future. I wanna travel to the future again. I heard about it from a friend of a friend. Bahamas. Miserable, auch ein Track mit Ohrwurm-Charakter hier vom Tokyo Police Club vom neuesten Album Force Field. Color Music sind eine Band aus Oklahoma, die auch schon zwei Platten veröffentlicht haben. Die dritte steht in den Startlöchern. May You Marry Rich heißt diese. Davon haben wir den Track The Duchess. Thank you. hard to find. So hard to find. So hard to find. So hard to find. Peace of mind. Peace of mind. So hard to find. So hard to find. So hard to find. But I've got mine. Boots are not something you lay, but something you take on your way. That you say, and I've got mine. Yes, I've got den Sunday Service, und das gerade eben waren The Melodic. Die haben mit Afra Parade vor 2 Wochen eine sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht. Ihr Album der Woche ist beim Sunday Service. Eben gerade war der Track Roots zu hören. Die Band kommt aus Brixton, einem Stadtteil Londons, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß gar nicht, ob das ihr Debütalbum ist. Ich glaube, ich habe schon mal was gehört von The Melodic. Kann auch sein, dass es ein Label ist und keine Band. Ich das gerade ein bisschen verwechsel. Anyway, schöne Musik von so ein paar Jungs und einer Dame, die gerade mal Anfang 20 sind und eigentlich so ganz klassische Musik machen. Mit, nicht Schlagzeug, Bass, Gitarre, sondern mit alten Instrumenten, die man auch gerade so ein bisschen raushören konnte. Und der nächste Track ist der richtige Hit des Albums, zumindest mein persönlicher, Runaway. Never leaving this town, looking for another way. Can't lift my heels from off the ground. My shoes, they sink like a stone. How am I gonna know if I am grown? My thoughts, they sink like a stone. How am I gonna know if I am grown? Turning my back on what I know. Turning my back on what I know. This excursion will lift me out the line of fire. I'm gonna take my advice and leave these rainy days behind. I'm gonna take my advice and leave these rainy days behind. klassische, eigentlich Folkmusik mit so einem fast barocken Sound. Das machen hier The Melodic auf ihrem Album Aphra Parade, Album der Woche hier. Wie gesagt, beim Sunday Service. Die Band hat das Album selbst aufgenommen in ihren eigenen vier Wänden im Süden Londons und hat sich da richtig viel Zeit für gelassen. Auch einige Jahre ging ins Land. Über 18 Instrumente wurden hier eingesetzt und ja, jetzt ist die Platte fertig. Wurde veröffentlicht bei einem amerikanischen Label und schwuppdiwupp ist die Band auch in die USA gezogen, wohnt teilweise in LA, teilweise in New York und tourt sich da so ein bisschen, glaube ich, den Allerwertesten ab und haben hoffentlich auch ein bisschen Erfolg mit dieser Musik, die so ein bisschen hippie-esk klingt, ohne das zu übertreiben, ohne zu kuschelig werden zu wollen. Und vor allen Dingen auch hier wieder, ähnlich wie beim Tokyo Police Club vorhin, fast jeder Song richtig gut, also von der Dichte der Qualität dieses Albums könnte sich andere Alben oder andere Bands richtig eine große Scheibe abschneiden. Noch ein Track von The Melodic und zwar Ode to Jera. Heißt der Jera? Nein, Victor Jera, so heißt dieser Song. It was a free song, not owned by anyone. As common as the night, as common as the sun. And his song was gentle, his song was strong. His song was gentle, his song was strong. He traveled across the country, guitar in his hand, and learned the songs and dances of the people who worked the land. And his voice was gentle, his voice was strong. His voice was gentle, his voice was strong. His words, they were simple, they spoke of the everyday. The normal joys and sorrows that can take your breath away. And his words were gentle, his words were strong. His words were gentle, his words were strong. The people gathered sharing their ideals and belief. They took each other in their arms and then took to the street. Alone they were gentle, together strong. Alone they were gentle, together strong. As the night, as common as the sun. And his song was gentle, his song was strong. His song was gentle, his song was strong. Das war der Track Ode to Victor Jara von The Melodic von ihrem Album Afra Parade. Das ist ihr Album der Woche. Mehr dazu auf der Homepage unter sundayservice.de mit einer kleinen Rezension. Nochmal ein Track zum Nachhören oder ein Video, je nachdem, was sich da so finden lässt in der Regel. Und schaut da gerne mal rein. Weitere exotische Musik gibt es von User, einem Trio aus Hamburg, glaube ich, kommen sie. Machen Musik seit Ende 2012 und haben gerade eine neue Platte veröffentlicht. Kurmuschelsverwandlung, das zweite Werk dieses Trios, ist instrumental angelegt und ja, changiert zwischen Musikkonkretschnipseln und Orchesterarrangements. Also das kann ganz interessant werden. Hier kommen User mit ihrem Track Block O Block. Restless, das war ein Track von Two Tangle. Das belgische Indie-Rock-Duo veröffentlichte vor kurzem das gleich betitelte neue Album. Für mich klingt es immer so ein bisschen wie die, weiß ich nicht, B-Variante von Bands wie die Ravonettes, die einen ganz ähnlichen Sound haben, aber die natürlich irgendwie Jahre vorher da waren und Two Tangled schon so ein bisschen kopieren. Das machen sie ziemlich gut, aber die Ravonettes sind dann irgendwie vielleicht doch die Band, die man sich dann lieber anhören sollte. Trotzdem keine schlechte Platte von Two Tangled. Deshalb auch hier nochmal ein weiterer Song, der da heißt Lust for Blood. Hier kommt Two Tangled. Lust is all we need to feel. The seconds beat again. I'm begging you to see me through another pair of shades. Wreck and rule, I tear down what seems to be but fine. I feel it running, I'm in too deep. I raised every line. Lust for Russian blood. Disconnect the wires and reset the sound machine. Wreck and ruin, I tear down every single line I see. I feel it running way too deep. Lust for Blood, das war ein Track von Too Tangled. Stay Restless heißt das neueste, das dritte Album des belgischen Duos. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen wieder mal vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr hier durchgehalten habt, hier die Sendezeit. Den Abschluss heute macht Philipp Priebe. Der hat eine Platte aufgenommen, die zwischen Pop und minimalistischer Elektronik, sag ich mal, sich bewegt. The Being of the Beautiful heißt das Werk von ihm. Und hier der Track Cry. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.